Anlass haben wir ein Hörspiel mit einem merkwürdigen Titel herausgesucht. Es heißt Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse. Paketpost! Paketpost! Paketpost! Ja, von euer ein Päckchen hier, bitte. Habt ihr auch was für mich? Ja, auch ein Päckchen für Sie, Frau Rosika. Bitte sehr, hier. Und einen schönen Tag noch allerseits. Paketpost. Auf Wiedersehen, Herr Paketpostbote. Auf Wiedersehen. Ja, so geht's bei mir den ganzen Vormittag. Trepp auf, Trepp ab. Und ich bin immer wieder froh, wenn ich zwischendurch in meinem Postauto sitzen kann. Ich bin der Paketpostbote Franz Nussbaumer und bringe den Leuten, was andere Leute ihnen geschickt haben. Da wohnt zum Beispiel die Frau Berti Bartolotti in meinem Bezirk. Die Frau Bartolotti ist eine Frau in den besten Jahren, wie man so sagt, und schön bunt im Gesicht. Sie hat ein rosa Make-up, einen roten Lippenstift, schwarze Wimperntusche und grünen Lidschatten. Das macht was her. Die Frau Bartolotti ist eine Art Künstlerin. Sie knüpft die schönsten Teppiche in der ganzen Stadt. Und die Wolle, aus der sie die Teppiche knüpft, die bringe ich ihr. Aber nicht nur Wolle bringe ich ihr, nein, die Frau Bartolotti lässt sich alles Mögliche schicken, zum Beispiel ein Tierlexikon in 17 Bänden, ein Teeservice für 24 Personen, eine türkische Kaffeemühle als Nachttischlampe und was weiß ich noch alles. Die Frau Bartolotti ist nämlich ganz verrückt auf Sonderangebote, jeden Bestellschein füllt sie aus und hinterher ist sie oft ganz erstaunt, was ihr da alles ins Haus kommt, weil sie die Sache inzwischen vergessen hat. Heute habe ich wieder ein Riesenpaket für die Frau Bartolotti dabei. Mindestens 20 Kilo wiegt das. Ich möchte zu gern wissen, was in dem Paket drin ist. Na, da wären wir ja schon bei Ihrem Haus. Herr Nussbaumer, mit Ihnen habe ich heute gar nicht gerechnet. Wolle haben Sie mir doch erst gestern gebracht und bestellt habe ich doch... Ach du meine Güte, sowas Großes bestimmt nicht. Kommen Sie rein. Setzen Sie es hier ab, Herr Nussbaumer. Verdammt schwer, weiß Gott. Also, 144 versilberte Teelöffel wie beim letzten Mal. Als Sie nicht mehr wussten, was Sie bestellt hatten, sind das bestimmt nicht. Bestellt? Habe ich, warten Sie mal, ein Gratispaket 12 Lindennudeln und eine Kostprobe Reformmüsli. Sonst fällt mir nichts ein. Denken Sie mal nach, Frau Bartolotti. Wenn ich nachdenken soll, brauche ich einen Stuhl. Und eine Zigarre. Danke. Also. Vielleicht sollten wir das Paket mal aufmachen. Dann wüssten wir es ja. Das ist kein schlechter Gedanke. Geben Sie mir mal die Schnittlauchschere rüber für die Schnur. Das ist ein Karton und ein blauer Brief mit Ihrem Namen. An Frau Berti Bartolotti, stimmt. Da sollte ich es ja wohl mal lesen. Sehr geehrte Frau Bartolotti, anbei die gewünschte Lieferung. Wir bedauern sehr, dass sich die Sache derart verzögert hat. Falls Sie, was wir nicht hoffen, jetzt keine Verwendung mehr für unsere Lieferung haben, können Sie uns selbige natürlich postwendend und portofrei zurückschicken. Bitte nicht, ich möchte das Ding nicht noch einmal schleppen. Wobei wir darauf aufmerksam machen müssen, dass wir nur verschlossene Dosen zurücknehmen dürfen. Unterschrift? Unleserlich. Eine Dose also? Vielleicht mit Corned Beef? Das esse ich sehr gern, aber 20 Kilo wären mir doch zu viel. Na, da werde ich eben ein Kilo dem Egon schenken. Egon, das ist Ihr Freund, nicht wahr, Frau Bartolotti? Das ist der Herr Apotheker und außerdem mein Freund. Vielleicht machen Sie die Dose doch mal auf. Da an dem Blechring müssen Sie ziehen. Na gut, wenn Sie meinen... Je! Du mein Gott! Guten Tag, liebe Mutter. Das ist ein Kind. Ein Kind. In einer Konservendose. Ein ganz verschrumpeltes Kind. Überall hat es Falten. Liebe Mutter, ich heiße Konrad. Die Nierlösung ist im Deckel. Ach, das meint er wohl, Frau Bartolotti. Den Beutel hier. Inhalt in 4 Liter lauwarmem Wasser auflösen und sofort nach Öffnen der Dose über den Doseninhalt gießen. Wo haben Sie lauwarmes Wasser, Frau Bartolotti? Wenn Sie den Durchlauferhitzer auf heiß drehen, kommt's lauwarm. Du meine Güte. Bitte schnell, ohne Nierlösung halte ich mich nicht lange an der frischen Luft. Na, haben Sie nicht gehört, Herr Nussbaumer? Schnell! Ich eil mich ja schon, so gut es geht. Soll ich gießen? Wir müssen wohl. Er sagt ja immer Mutter zu mir. Jetzt wächst er. Und glatt wird er auch. Er sieht aus, als wäre er etwa 7 Jahre alt. Und hübsch ist er. Vielen Dank. Hier sind meine Papiere. Ein Taufschein. Vater steht da, Konrad August Bartolotti. Wer ist das? Das ist mein geschiedener Mann. Weiter steht da Mutter Berti Bartolotti, das bin ich. Geburtsort unbekannt. Da ist noch ein Brieflein. Liebe Eltern, hiermit ist Ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen. Wir, die Erzeuger, wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen mit Ihrem Nachwuchs. Unsere Firma hat alles getan, um Ihnen einen erfreulichen, angenehmen, vielversprechenden Nachwuchs zu gewährleisten. Tun Sie nun das Ihre. Unser Nachwuchs ist derart konstruiert, dass er neben der üblichen Aufsicht und Wartung auch Zuneigung braucht. Zuneigung braucht er. Was mache ich jetzt? Vor der Zuneigung braucht er vielleicht noch Kleider. Er ist ja nackt. Und schauen Sie nur, wie er zittert, er friert. Tatsächlich, du armer Kerl. Hier, nimm mal meine Strickjacke. Die reicht dir wenigstens bis zu den Knien. Tragen das jetzt 7-jährige Jungen? Nein, nein. Kleine Jungen tragen ganz andere Sachen. Aber sowas habe ich nicht hier. Ich wusste ja nicht... Was wussten Sie nicht? Dass sie dich schicken. Wir werden nur auf Bestellung geschickt, oder... Hat sich etwa die Vertriebsabteilung in der Adresse geirrt? Wenn da ein Irrtum ist, dann schickst du mich wohl wieder zurück. Nein, nein, mein Junge. Das ist kein Irrtum. Ich habe nur gedacht, du würdest etwas später kommen. Bist du froh, dass ich hier bin, Mutter? Ja. Ich bin sehr froh, dass du da bist, Konrad. Ja. Dann gehe ich wohl besser, Frau Bartolotti. Und alles Gute auch mit dem Jungen. Ich habe gesehen, dass die Frau Bartolotti schon damit angefangen hat, dem Konrad Zuneigung zu geben. Übrigens bin ich überzeugt davon, dass hier kein Irrtum vorgelegen hat. Die Frau Bartolotti bestellt, wie gesagt, tatsächlich alles Mögliche und Unmögliche. Ich bin bloß froh, dass die Frau Bartolotti noch Nudeln und das Reformmüsli bestellt hat. Da habe ich wieder einen Grund, bei ihr hereinzuschauen und zu sehen, wie es weitergeht mit dem Konrad. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen, Herr Nussbaumer? Vor 3 Tagen, Frau Bartolotti. Da habe ich Ihnen doch den Karton, die Konservendose, na, den Konrad gebracht. Ach ja. Und heute bringe ich Ihnen in dem Päckchen hier wohl das Müsli. Der Absender ist jedenfalls ein Reformhaus. Das Müsli, ja, ja, sehr schön. Das wird den Konrad freuen. Er isst so gern, was gesund ist. Tatsächlich? Die meisten Kinder, wie man hört, haben lieber ungesunde Schokolade- und Himbeereis und Kaugummi und Lutscher. Das habe ich auch gedacht und dem Konrad gebrannte Mandeln und Nougatmischung und ein Dutzend Bubblegums gekauft. Aber zuerst war der Konrad noch satt von der Nährlösung. Und dann wollte er lieber was Gesundes mit Vitaminen. Spinat zum Beispiel. Ein braves Kind. Obwohl ungewöhnlich. Ja, er ist ungewöhnlich brav, der Konrad. Aber er sagt, die Instant-Kinder sind alle so. Instant-Kinder? Ja, so heißen die Kinder, die da in der Fabrik von Herrn Unleserlich oder wie er heißt, produziert werden. Der Konrad hat erzählt, dass ihnen in der Endfertigung Schuldgefühle beigebracht wurden, für den Fall, dass sie mal was Unrechtes tun. Und in der Schuldgefühlstunde muss der Konrad der Beste gewesen sein. Ich glaube, ich verstehe Sie nicht ganz, Frau Bartolotti. Kein Wunder, ich verstehe es ja selber kaum. Aber der Konrad sagt dauernd, wenn ein 7-jähriger Junge tut, was ein 7-jähriger Junge nicht tun soll, dann wird ihm ganz schlecht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn er nach dem Zähneputzen noch ein Stück Schokolade isst. Oder wenn er mit Puppen spielt. Oder wenn er Unanständiges anhört. Bitte schön, Herr Nussbaumer. Ich habe ihm ein paar Lieder vorgesungen, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie unanständig sind. Aber dem Konrad ist schlecht geworden. Was für Lieder waren denn das? Och, zum Beispiel... Da oben am Bergerl, da steht ein Soldat, der wackelt mit dem Hintern und hackelt Gurkensalat. Das kenne ich nicht. Ja, aber das vom Herrn Meier kennen Sie doch. Herr Meier kam geflogen auf einem Fass Benzin. Da meinten die Franzosen, er wäre ein Zeppelin. Sie nahmen die Gewehre und schossen auf ihn los und schossen dem Herrn Meier die Unterhose los. Das wird der Konrad sein. Er war unten bei der Kitty Rusika und hatte ihre Schulbücher zurückgegeben. Die Kitty ist nämlich auch 7 Jahre alt. Und da habe ich mir ihre Bücher ausgeliehen, damit der Konrad mal sieht, was hier in der 2. Klasse verlangt wird. Na, Konrad, wie war's bei der Kitty? Guten Tag, Herr Paketpostbote. Guten Tag, Konrad. Danke, liebe Mutter. Es war sehr nett bei der Kitty. Das freut mich. Na, da wirst du dich ja freuen, wenn du zur Kitty in die Klasse kommst. Daraus wird wohl nichts werden. Ich bin schon reif genug für die 3. Klasse. Und die Kitty geht ja erst in die 2. Mein Vater sagt auch, es wäre Zeitverschwendung für mich, in die 2. zu gehen. Dein Vater? Ja, wie denn, Frau Bartolotti? Jetzt hat der Konrad auch einen Vater? Der Herr Egon. Zuerst hat es ihm ja nicht so recht gefallen, dass ich plötzlich einen Sohn habe. Als er aber dann sah, wie artig und wohlerzogen der Konrad ist, wollte er sofort sein Vater sein. Und mir pfuscht er nun dauernd in die Erziehung hinein. Mein Vater meint es sehr gut mit mir und möchte mich fördern. Ich bin ihm dankbar dafür. Ich aber nicht. Erstens mal frage ich mich, warum ein 7-jähriger Junge unbedingt einen Vater braucht. Und falls er einen braucht, warum es dann so ein langweiliger Knülch wie der Herr Egon sein muss. Aber Frau Bartolotti, ich habe gedacht, der Herr Egon ist Ihr Freund. Der Herr Egon ist ein Freund für 2-mal die Woche. Für dienstags und samstags. Zum ins Kino gehen und zusammen Abendessen und Schatzilein und Egelein sagen. Aber doch kein Vater. Ich konnte nichts dagegen machen. Der Konrad wollte ihn ja zum Vater haben. Ich liebe meinen Vater. Ein 7-jähriger Knabe muss seinen Vater lieben. Na, von mir aus. Aber ich muss nicht. Das Schlimmste ist nämlich, Herr Nussbaume, dass der Herr Egon mich gleich miterziehen will. Bertilein, du musst dich von Grund auf ändern und ordentlicher und mütterlicher werden, sagt der Egon. Bertilein, du musst jetzt darauf achten, dass du nur Sachen sagst, die für einen 7-jährigen Jungen gut und nützlich sind, sagt der Egon. Und jetzt kommt er auch noch, der Egon. Mein Vater kommt? Wie schön. Vielleicht sollte ich jetzt besser gehen, Frau Bartolotti. Nein, Herr Nussbaume, machen Sie mir die Freude und bleiben Sie noch ein bisschen. 2 solche Musterexemplare auf einmal kann ich nur ertragen, wenn ich einen moralischen Rückhalt habe. Und der sind Sie, Herr Nussbaume. Wenn Sie es wünschen, Frau Bartolotti, dann will ich noch 5 Minuten lang ein moralischer Rückhalt sein. Guten Tag, Schatzilein. Guten Tag, Herr... Das ist der Herr Nussbaumer, Egelein. Grüß dich. Guten Tag, Herr Apotheker. Tag, Herr Nussbaumer. Sind Sie nicht der Paketpostbote? Natürlich ist er der Paketpostbote. Das siehst du doch an der Uniform, Egelein. Außerdem hat er mir geholfen, den Konrad zu kriegen. Oh. Gewissermaßen. Na, seitdem wie auch immer... Ja, eigentlich wollte ich mich erkundigen, lieber Konrad, wie es mit deiner Einschulung steht. Die Einschulung findet morgen statt. Na, ich werde da sein. Und du bist sicher, Konrad, dass du in die 3. Klasse willst? Ganz sicher, Vater. Wahrscheinlich würde ich auch in der 4. mitkommen. Aber ich muss ja auch noch lernen, mich in eine Gemeinschaft einzufügen. Übrigens hat das Kind bei den Geschichten im Lesebuch festgestellt, dass es nicht weiß, was ein Schneeglöckchen ist, dass es keine Rosen und Nelken kennt und keine Ahnung von Christkind und Nikolaus hat. Immerhin habe ich dem Lesebuch entnommen, dass das Christkind Flügel hat und aus dem Himmel kommt. Es beschenkt alle Kinder. Die reichen Kinder bekommen viel, die armen Kinder bekommen wenig und die ganz Armen bekommen nichts. Na, ganz so ist das also. Konrad, ich glaube... Quatsch, keine Opern-Egelein. Und du, Konrad, merke dir das. Es gibt kein Christkind und keinen Nikolaus. Und einen Osterhasen gibt's auch nicht. Das sind lauter Geschichten, mit denen die Erwachsenen die Kinder anschmieren. Also, Bertelein, ich muss schon bitten. Ach, was wahr ist, ist wahr. Und du gehst mir auf die Nerven. Konrad, wir werden einen Spaziergang machen. Vielleicht finden wir einen Blumenladen, wo wir im Schaufenster Rosen, Nelken und Schneeglöckchen sehen. Deine Mutter ist heute nicht allzu gut gelaunt, also zieh schon deine Jacke an. Auf Wiedersehen, Mutter. Auf Wiedersehen, Herr Nussbaumer. Ich empfehle... Auf Wiedersehen. Ja, ich muss jetzt wirklich auch gehen, Frau Bartolotti. Ja, und vielen Dank auch für den moralischen Beistand, Herr Nussbaumer. Ich drücke die Daumen für die Einschulung, Frau Bartolotti. Und auf Wiedersehen. Eigentlich hätte ich gar nicht die Daumen zu drücken brauchen für die Einschulung. Denn der Konrad hat bei seinen Papieren ein Zeugnis gehabt. Das war einfach fabelhaft. Und das hat der Rektorin so imponiert, dass sie ihn sofort in die Klasse 3a aufgenommen hat. Sie hat den Konrad gar nicht genug loben können. Der Konrad, hat die Frau Rektorin gesagt, ist ein wahrer Schatz und ein Schüler, wie man sich ihn erträumt. Ja, das alles hat die Frau Rektorin gesagt und noch mehr. An dem Tag, an dem ich ihr ein Nachnamepaket gebracht habe. Also, danke schön auch. Und auf Wiedersehen, Herr Nussbaumer. Auf Wiedersehen, Frau Rektorin. Ach, was ich noch sagen wollte. Über den Konrad Bartolotti, für den Sie sich ja anscheinend interessieren. Oh, ich ihn doch kenne, Frau Rektorin. Also, nicht nur, dass er rechnen und lesen und singen kann, dass einem warm wird ums Herz, der Konrad. Er kann auch turnen und zeichnen. Und wenn ich mal auf einen Sprung ins Büro muss, dann passt er auf die anderen auf und notiert, wer sich schlecht benimmt. Da haben die Kinder den Konrad bestimmt nicht besonders gern. Da täuschen Sie sich aber, Herr Nussbaumer. Den Konrad, den muss man einfach gern haben. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Rektorin. Wenn man eine Rektorin ist, dann hat man ein strebsames, ehrliches und braves Kind wie den Konrad sicher gern. Aber die Kinder von der Klasse 3a hatten den Konrad gar nicht gern. Ich habe selbst gesehen und gehört, wie sie nach Schulschluss hinter dem Konrad hergerufen haben. Bartolotti Trotti, Bartolotti Trotti. Und niemand hat den Konrad verteidigt. Außer der Kitty Rusika, die bei der Frau Bartolotti unten im Haus wohnt. Ja, die Kitty aus der 2. Klasse hat den Konrad aus der 3. Klasse beschützt. Das hat mir die Mutter von der Kitty selber erzählt. Ja, Herr Nussbaumer, bringen Sie mir was? Tag, Frau Rosika. Nein, dieses Paket ist für die Frau Bartolotti oben. So, für die Frau Bartolotti. Die ist mir ein Rätsel, die Frau Bartolotti. Warum denn, Frau Rosika? Wie eine solche Person einen so netten und artigen Sohn haben kann wie den Konrad, das will mir nicht in den Kopf. So, naja, gewissermaßen... Weiß man darüber ja nichts. So, ich weiß das schon. Weil meine Kitty mit dem Konrad befreundet ist. Und weil er sich auf ihrer Geburtstagsparty vom Florian in den Bauch hat boxen lassen, ohne sich zu wehren. Sowas von brav, das ist ja schon bald dumm. Und stellen Sie sich vor, seit meine Kitty mit dem Konrad befreundet ist, beschützt sie ihn. Ich hab ja nichts gegen den Konrad. Er ist ein sehr gut erzogener, manierlicher Junge. Aber wenn er sich von einem kleinen Mädchen wie meiner Kitty beschützen lässt, das ist das Lächerlichste, was ich gesehen habe. Und ich sage ja, Ihnen... Ja, ganz wie Sie meinen, Frau Rosika, bloß ich muss jetzt mit dem Paket hinauf zur Frau Bartolotti. Ja, gehen Sie nur. Ich um alles in der Welt halte sie doch nicht auf. Meine Kitty muss auch droben sein. Die macht mit dem Konrad das Ratespiel. Ja, auf Wiedersehen, Frau Rosika. Guten Tag, Herr Paketpostbote. Da, Konrad. Das Paket hier ist für deine Mutter. 12 Lindennudeln, glaube ich. Und dann habe ich meinem Kollegen von der Briefzustellung noch den Gefallen getan und diesen Eilbrief mitgebracht. Ja, kommen Sie doch rein, Herr Nussbaumer. Gern, Frau Bartolotti. Guten Tag. Tag, Kitty. Tag. Wir reden gerade von Wurzeln, Herr Nussbaumer. dass Bäume Wurzeln haben und Blumen Wurzeln haben, das habe ich ja gewusst. Und dass man aus der Wurzel vom gelben Enzian Schnaps macht, das auch. Aber jetzt behauptet der Konrad, Zahlen haben auch Wurzeln. Ich habe es dir ja erklärt, liebe Mutter. Die Wurzel aus 4 ist 2 und die Wurzel aus 9 ist 3 und die Wurzel aus 16 ist 4. Dann sind also 2 und 3 und 4 unter der Erde. Haben Sie das gewusst, Herr Nussbaumer? Wenn, dann habe ich es wieder vergessen. Aber hier, Ihr Paket. Ha, die 12 Lindennudeln. Und ein Eilbrief, hellblau. Hellblau? Ach, sonderbar. Wer hat euch denn so eilig geschrieben? Ach, Kitty, das ist irgend so ein Reklameschreiben. Reklame kommt doch nicht bei Eilboten. Mutter, der Brief kommt aus der Fabrik. Du brauchst ihn nicht zu verstecken. Die Kitty weiß Bescheid. Machen Sie den Brief doch auf, Frau Bartolotti. Ja, vielleicht steht etwas Unangenehmes drin. Da mache ich ihn lieber nicht auf. Vielleicht steht was Schönes drin. Ach, das ist nichts Schönes. Das spüre ich in den Fingerspitzen. Wenn's was Böses ist, dann müssen Sie ihn erst recht aufmachen. Böse Dinge, die man kennt, sind weniger schlimm als böse Dinge, die man nicht kennt. Na gut, dann mach du ihn auf, Kitty. Und der Herr Nussbaumer soll ihn vorlesen. Sehr geehrte Frau Bartolotti, wie wir bei einer Überprüfung unserer Auslieferungsabteilung bemerkt haben, ist unserem Computer ein bedauerlicher Irrtum unterlaufen. Sie wurden versehentlich mit einem 7-jährigen Knaben beliefert, der Ihnen in keiner Weise zusteht. Wir ersuchen Sie, den Knaben unverzüglich bereitzustellen. Wir werden ihn baldigst abholen lassen, um ihn den rechtmäßigen Eltern zuzustellen. Mit nochmaligem Bedauern und vorzüglicher Hochachtung, Unterschrift unleserlich. Ach, ist ja wurscht, wie die verdammte Unterschrift heißt. In den nächsten Tagen schon. Soll der Konrad abgeholt werden? Ja, Kitty. Ich wusste ja, dass der Brief was Schlimmes enthält. Also, Frau Bartolotti, den Konrad haben Sie nur aus Versehen gekriegt? Aus Versehen. Sie werden ihn doch nicht wirklich hergeben wollen, Frau Bartolotti. Ach, Kitty, wenn er doch jemand anders gehört. Und außerdem, ich koche nicht ordentlich, habe zu viel Farbe im Gesicht und bin überhaupt keine gute Mutter. Das sagt der Egon ja auch immer. Du bist eine gute Mutter und du bist meine Mutter. Da hören Sie es, er will nur Sie. Ich habe mich an dich und den Egon so gewöhnt, dass ich zu keiner anderen Mutter will. Ich will hier bleiben. Konrad, Kitty, jetzt müssen wir uns etwas einfallen lassen, was gegen die Knöllchen hilft. Wer hat eine Idee? Konrad? Schreib Ihnen einen höflichen Brief, dass ich hierbleiben will. Ach, das wird dir einen feuchten Dreck interessieren. Nein, da müssen wir etwas Raffinierteres tun. Aber, liebe Mutter, wenn es eine verbotene Sache ist, dann kann ich nicht mitmachen. Wenn ich etwas Verbotenes tue, dann wird mir ganz schlecht. Das wisst ihr doch. Na, das wissen wir. Da brauche ich erst mal eine Zigarre zum Nachdenken. Danke, Herr Nussbaum. Konrad, geh ins Schlafzimmer. Wir haben etwas zu bereden. Aber warum? Frag nicht warum, gehorche deiner Mutter. Wir haben etwas zu besprechen. Und Kinder, die nichts Verbotenes tun dürfen, sollen das nicht hören. Ja, liebe Mutter. Tja, ich gehe dann wohl besser. Ach, Herr Nussbaumer, Ihr Rat wäre mir so wichtig. Ich weiß nicht, ob ich da raten kann. Diese Probleme mit Instant-Kindern, die sind mir ganz neu. Wenn Sie mir nicht raten können, dann stimmen Sie mir wenigstens zu. Ich will's versuchen. Ich auch, Frau Bartolotti. Fein, Kitty. Also, außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Stimmt. Ich stimme zu. Die Fabrik will einen braven, sehr manierlichen, willigen, fügsamen Instantknaben abholen. Nämlich das Erzeugnis, das sie ausgeliefert hat. Stimmt. Ich stimme zu. Also müssen wir das Erzeugnis derart verändern, dass diese Leute ihr eigenes Produkt nicht wiedererkennen. Stimmt. Ich stimme zu. Aber wie wollen Sie das machen? Ihm die Haare färben? Nein. Wir müssen seine Eigenschaften verändern. Statt brav. Bös. Statt sehr manierlich. Widerwärtig. Statt willig. Frech. Statt fügsam. Rebellisch. Eben. So muss es werden, damit sie ihn nicht wiedererkennen. Und ihn nicht mehr wollen. Klar? Stimmt. Ich stimme zu. Bestens. Ja, und wenn Sie jetzt gehen müssen, Herr Nussbaumer, dann tut's mir zwar leid, aber ich verstehe es. Und die Kitty und ich, wir planen dann schon die Einzelheiten. Nach der Planung ist die Ausführung gekommen. Die Kitty hat den Konrad nämlich umerzogen, von brav auf bös. Bei der Erziehung macht man es ja so. Tut das Kind etwas Richtiges, wird es gelobt. Tut es was Falsches, wird es bestraft. Das ist ganz einfach. Und bei der Umerziehung macht man es umgekehrt. Wenn der Konrad brav gewesen ist, hat die Kitty ihn mit einer Stecknadel gestochen. Wenn er bös gewesen ist, hat sie ihm entweder einen Kuss oder einen Pfefferminzbonbon gegeben. Auf diese Weise ist der Konrad unheimlich schnell umerzogen worden. Und das war auch nötig. Denn schon am nächsten Tag sind sie gekommen, um den Konrad abzuholen. Der Chef der Fabrik, der Herr Unleserlich, und das Ehepaar, das den Konrad bestellt hatte. Das war ein Lärm vor der Tür. Warum macht sie denn nicht auf? Ich muss zurück in meine Firma. Ich habe meine Zeit schließlich gestohlen. Sprechen Sie ganz hinten, dass Sie das nicht Bitte hören. Bitte lassen Sie mich hier mal durch. Ich bin von der Post. Ja, und ich bin von der Firma Instant. Sie können doch auf sich hinten an. Nanu. Guten Tag, Herr Nussbaumer. Wollen die Herrschaften etwa auch alle zu mir? Und ja, wir kommen wegen der Fehllieferung. Wir wollen den Knaben abholen, der Ihnen irrtümlich zugestellt worden ist. Ja, meinen künftigen Sohn Konrad. Ja, dann holen Sie ihn. Er sitzt hier oben auf dem Küchenschrank. Wo bitte? Was macht er denn da? Na, er singt mit seiner Freundin ein Lied. Ach, wie schön. Musikalisch ist er auch. Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Deine Mutter ist ein Krabbeltier, was kannst du, armes Kind, dafür? Schlaf, Kindlein, schlaf! Huch, aber nein, wie abscheulich! Halt's Maul, du Klapperschlange! Konrad, geh sofort von der Lampe runter! Na bitte, er will eben nicht hören. Nicht hören? Aber wir haben ein folgsames Kind bestellt, nicht wahr, Otto? Dort ist ein Trottel, dort ist ein Trottel! Schmeiß mal den Spinat, Konrad! Fang! Der ganze Spinat ist auf meinem Anzug. Scher dich doch weg, dämlicher Hund! Also, nein, sowas! Also, dieser Knabe ist unmöglich aus unserer Produktion hervorgegangen. So ist der Konrad immer. Aber das ist der Knabe, der hierher geliefert wurde. Nehmen Sie ihn bloß wieder mit. Komm, Otto, wir kaufen uns lieber einen Hund. Ja, wir gehen. Und was wird mit mir? Ach, du gehst mich überhaupt nichts an, du Satansbraten! Oh. Na bitte. Wie war's, Herr Nussbaumer? Großartig, Frau Bartolotti. Aber laut, Konrad, mein armer Schatz. Oh, fabelhaft warst du, Konrad. Du warst herrlich. Muss ich jetzt immer so sein? Gott bewahre. Muss ich jetzt wieder so wie früher sein? Gott bewahre. Vielleicht irgendwo in der Mitte gewissermaßen. Genau. Ach, Konrad, das kriegen wir schon hin. Jedenfalls darfst du jetzt bleiben. Ach, wie schön. Kinder, jetzt feiern wir ein Fest. Sie sind natürlich eingeladen, Herr Nussbaumer. Ja, schönsten Dank auch, Frau Bartolotti. Aber ich muss dringend zurück zum Postamt. Ich bin nämlich schon zu spät. Also, auf bald. Auf bald, Herr Nussbaumer. Och, da fällt mir gerade ein, ich habe ein Sonderangebot von 12 Trillerpfeifen bestellt. Wir müssen demnächst... Tja, die Frau Bartolotti, die kann's nicht lassen mit dem Bestellen. Mit der erlebt man so allerhand als Paketpostbote. Und ich bin bloß froh, dass Sie und auch der Konrad jetzt da wohnen. In meinem Bezirk. Das war Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse, ein Hörspiel von Christine Nöstlinger, für den Funk bearbeitet von Irmela Brender. Es spielten Postbote Horst Michael Neuze, Berti Bertolotti, Gisela Trove, Konrad, Jens Wrafuzek, Kitty, Anja Escherich, Egon, Manfred Steffen und andere. Regie Otto Kurt, Produktion Norddeutscher Rundfunk 1976.